David hatte den Gipfel nur wenig überschritten, als ihm auf einmal Ziba, der Diener Meribals, mit einem Paar gesattelter Esel entgegenkam, die 200 Brote, 100 Rosinentrauben, 100 Obstkuchen und einen Schlauch Wein trugen. Der König fragte Ziba, was willst du damit? Ziba erwiderte, die Esel sind für die königliche Familie zum Reiten, das Brot und das Obst, das die Dienerschaft zu essen, und der Wein, das die Ermatteten in der Steppe zu trinken haben. Da fragte der König, wo ist aber der Sohn deines Herrn? Ziba erwiderte dem König, er ist in Jerusalem geblieben, weil er dachte, nun wird das Haus Israel mir das Reich meines Vaters zurückgeben. Da sprach der König zu Ziba, so soll nun aller Besitz Meribals dir gehören. Ziba rief aus, ich werfe mich nieder. Mögest du mir gnädig gesinnt sein, mein königlicher Herr. Als aber der König David bis Bahurim gelangt war, kam dort auf einmal ein Mann vom Geschlechte des Hauses Sauls, namens Simei, Sohn Geras, heraus. Unter beständigem Fluchen kam er heraus und bewarf David und sämtliche Hofbeamte des Königs David mit Steinen, obwohl alles Volk und sämtliche Giborim zu seiner Rechten und zu seiner Linken gingen. Und zwar schrie Simei folgende Flüche, hinaus, hinaus, du Blutmensch, du Nichtswürdiger. Jahwe hat all das Blut des Hauses Sauls, an dessen Stelle du König geworden bist, über dich gebracht, und Jahwe hat das Königtum deinem Sohn Absalom übergeben, und nun bist du im Unglück, weil du ein Blutmensch bist. Da sprach Abisai, der Sohn der Zeruja, zum Könige, weshalb soll dieser tote Hund meinem königlichen Herrn fluchen dürfen? Lass mich hinübergehen und ihm den Kopf abhauen. Der König aber rief, was habe ich mit euch zu schaffen, ihr Zeruja-Söhne? Wenn er flucht, und wenn Jahwe ihm geheißen hat, fluche David. Wer darf dann fragen, weshalb tust du so? Und David sprach zu Abisai und zu seinem ganzen Hofe, wenn mein Sohn, der von meinem Leibe gekommen ist, mir nach dem Leben steht, wie viel mehr dann dieser Benjaminit? Lasst ihn, er mag fluchen, denn Jahwe hat es ihm geheißen. Vielleicht wird Jahwe mein Elend ansehen und wird Jahwe mir wieder Glück geben anstelle des Fluchs, der mich heute trifft. So zog David mit seinen Leuten seines Wegs, Simei aber ging an der Seite des Bergs neben ihm her und fluchte ihm gen, bewarf ihn mit Steinen und besprengte ihn mit Erdschollen. Darauf gelangte der König mit allem Volke, das er bei sich hatte, erschöpft nach dem Jordan, dort erholte er sich. Absalom aber war mit allen Männern Israels nach Jerusalem gelangt, auch Ahithophel war bei ihm. Als nun Davids Freund, der Akiter Husai, bei Absalom eintraf, rief Husai Absalom zu, es lebe der König. Es lebe der König. Absalom fragte Husai, ist das deine Liebe zu deinem Freunde? Warum bist du nicht mit deinem Freunde gegangen? Husai erwiderte Absalom, nein, sondern wen Jahwe erwählt hat und dieses Volk und alle Israeliten, dem gehöre ich an und bei dem bleibe ich. Und zweitens, wem tue ich Dienst? Doch bei dem Sohn? Wie ich bei deinem Vater Dienst getan habe, so werde ich zu deiner Verfügung sein. Darauf sprach Absalom zu Ahithophel, gebt euren Rat, was wir tun sollen. Ahithophel erwiderte Absalom, begib dich zu den Kebsweibern deines Vaters, die er dagelassen hat, den Palast zu bewachen, dann wird ganz Israel hören, dass du dich bei deinem Vater in Verruf gebracht hast, und alle deine Anhänger werden dadurch ermutigt werden. Da schlug man Absalom auf dem Dach ein Zelt auf, dann ging Absalom vor den Augen des ganzen Israel zu den Kebsweibern seines Vaters hinein. Ein Rat nämlich, den Ahithophel erteilt hatte, galt zu jener Zeit, wie wenn jemand das Gotteswort befragte, so galt jeder Rat Ahithophels bei David, wie bei Absalom.